hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Stell dir vor, du könntest dein Leben noch einmal leben. Was würdest du ändern? Ich persönlich würde nichts ändern. Denn sonst hätte sich mein ganzes Leben verändert. Es gab Menschen in meinem Leben. Da war ich froh, sie kennengelernt zu haben. Andere wiederum nicht. Hätte ich jetzt die Möglichkeit, mein Leben noch einmal zu leben und einen Menschen auszuschließen, hätte ich die anderen nicht kennengelernt, die ich jetzt kennengelernt habe. Wie gesagt, es waren gute und schlechte Menschen. Manche habe ich geliebt. Manchen habe ich die Pest an den Hals gewünscht. Es waren gute und schlechte Zeiten. Darum stell dir vor, du könntest einen Menschen ausschließen. Dann wärst du nicht da, wo du heute bist. Hätte ich mich nicht scheiden lassen, hätte ich meine anderen Freundinnen niemals kennengelernt. Hätte nur ein Kind mit einer Frau, statt drei Kindern mit drei Frauen. Wäre nicht nach Oldenburg gezogen, sondern lebte immer noch in Solingen. Eines führt zum anderen. Und wie gesagt, hätte ich einen Menschen ausgeschlossen oder nicht kennengelernt, hätte sich mein ganzes Leben verändert. Hätte ich einen anderen Beruf erlernt, hätte sich mein ganzes Leben garantiert auch geändert. Aber es waren auch schöne Erfahrungen dabei, die ich niemals missen möchte. Zum Beispiel einer Drogensüchtigen zu zeigen, dass ein Leben ohne Drogen auch möglich ist. Viele haben mich damals für verrückt erklärt, ein Kind mit einer Drogensüchtigen zu zeugen oder nach 20 Jahren meinen Job hinzuschmeißen, um nach Oldenburg zu ziehen, wegen meiner Liebe, mit der ich auch ein Kind hatte. Alles hätte sich geändert, hätte ich eine Person in meinem Leben nicht getroffen. Und jetzt noch einmal meine Frage, wenn du mir bis hierhin zugehört hast, würdest du dein Leben noch einmal so leben oder dein Leben komplett auf neue Leben, auf die Gefahr hin, dass du die Leute, die du getroffen hast, niemals treffen würdest. In diesem Sinne, ja, thank you for listening, have a nice day, danke fürs Zuhören, wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt, bleibt mir gewogen.